So gut, so gut, so gut, so gut, so gut ist der Herr. Er ist auch so gut, nur gut, nichts als gut, immer nur gut. Jetzt haben wir bis 18.30 Uhr. O Heiliger Geist, Jesus, du bist so gut. Vater, wir lieben dich. Heiliger Geist, du bist willkommen, so herzlich willkommen hier, zu tun und zu machen, was du willst. Wir bitten dich nicht, unsere Programme zu segnen, sondern Heiliger Geist, wir sagen dir, du bist der, der das Programm schreibst. Wir fließen mit dir, wir wollen uns dir völlig ausliefern, wir wollen in die Richtung gehen, in die du uns führen willst. Wir danken dir so sehr, dass du uns die Wahrheiten offenbarst, die uns niemand sonst offenbaren könnte. Danke für die Weisheit, die vor Grundlegung der Welt bereits bestimmt war, aber verborgen war, bis sie uns in Christus geoffenbart wurde. Herzlichen Dank. Vater, danke für diese außergewöhnliche Gemeinde, für die Menschen, die du hier zusammengeführt hast, um einen großartigen Plan zu erfüllen. Durch die Gemeinde, für den Gewalten und Fürsten und Mächtigen gezeigt, die große Weisheit Gottes. Und das glauben wir, Vater. Danke, Amen. Ich möchte jetzt weitermachen mit dem Thema, wo ich schon begonnen habe, über Gottes Fakten und Verheißungen, eben was der Unterschied ist, wie wir sie erkennen, wie wir sie erfahren und wie wir sie ganz praktisch erleben. Ich habe euch ja schon zwei Beispiele gezählt von dem einen, der, was er sich 35 Kilo abgenommen hat in kurzer Zeit, und diese andere Frau, die ein Baby bekommen hat, obwohl es da ärztlich gar keine Hoffnung und gar keine Möglichkeit gibt. Wie können wir das jetzt praktisch erleben? Wie finden wir, was uns bereits gehört und worauf wir noch warten müssen? Wie erleben wir den Unterschied oder wie verstehen wir, erkennen wir den Unterschied zwischen Verheißungen und dieser Gottesfakten? Der Herr hat mir einen Schlüssel gegeben, der so simpel, aber so powerful ist. Und den haben eben, wie sie meine Freunde in Polen und in anderen Ländern der Welt auch angewandt. Und ich habe so viele Zeugnisse bekommen, wie die Leute gesagt haben, Reinhard, als ich begonnen habe, das anzuwenden, hat sich so viel in meinem Leben verändert. Ich habe heute wieder mehrere Nachrichten bekommen von einer Frau aus Brasilien, ihr Leben ist so verändert worden. Ich habe eine andere Nachricht bekommen, da gibt es eine Baptistengemeinde. Und ich weiß nicht, wie ihr das kennt, aber in Brasilien sind ja normalerweise die Baptistengemeinden auch Baptistengemeinden, die halt so nicht für den Heiligen Geist offen sind, die eher traditionell sind und oft auch religiös sind. Und da gab es eine Gemeinde, eine Freikirche in einer Stadt in relativ weit von wo wir wohnen, nicht sehr weit von Rio de Janeiro, aber von uns doch relativ weit, so, ich weiß nicht, über 1000 Kilometer. Und da bekam ich vor 2 Jahren plötzlich eine WhatsApp-Nachricht von einem Pastor. Und der Pastor sagte, Pastor Reinhard, ich bin so und so, und kannst du nicht in meiner Gemeinde 3 Tage predigen? Ich möchte, dass du ein Seminar über den neuen Bund lehrst, 3 Tage. Das, denke ich, war Februar oder so. Und ich sagte, es tut mir leid, es gibt in diesem Jahr absolut keinen Platz in meinem Terminkalender, nicht einen freien Tag. Das geht nicht. Und also gibt es da doch nicht eine Möglichkeit. Ich sage, die brasilianische Kultur ist interessant. Jetzt werde ich euch etwas sagen. Was in unserer Kultur unhöflich ist, ist in der brasilianischen Kultur höflich und umgekehrt. Zum Beispiel, wenn du zu mir sagst, nein, und ich sage, okay, verstehe ich, dann ist das bei uns höflich. Drüben ist das sehr unhöflich. Unhöflich. Du musst dem so viel Druck aufgeben und auflegen, dass er dann doch noch ja sagt. Dann warst du höflich. Denn wenn der mich zum Beispiel sagt, kannst du mir bepredigen, und wenn ich nein sage und der dann das akzeptiert, dann gibt er mir damit zum Kennen, in Wirklichkeit will ich ja gar nicht, dass du bei mir predigst. Er drückt damit Wertschätzung aus, indem er Druck auf mich legt, bis ich dann doch nachgebe. Nur Entschuldigung, meine brasilianischen Freunde, ich liebe Brasilien und ich liebe auch die brasilianischen. Er sagt, ich verstehe dich, ich weiß, wovon du redest. Aber die tragen das dann sogar so weit, dass der dann irgendwann so unter den Druck ist und dann sagt er zum einen ja und zum zweiten auch ja, dass er bei beiden muss er morgen um 7:30 sein. Und dann kommt er nur zu einem hin und zum anderen kommt er einfach gar nicht. Und wenn er dann anruft und sagt, oh, warum bist du nicht hier? Wir haben ja ausgemacht. Sagt er, oh, es wird dazwischen kommen. Und er sagt, okay, kommst du ein anderes Mal. Verrückt, gell? Nur das ist drüben höflich. Und dieser Mann hat auch gesagt, ich habe gesagt, es gibt keinen Tag in meinem Terminkalender. Und er hat gesagt, aber doch, schau, und geht's dir nichts? Und kannst du was anderes absagen? Ich habe gesagt, es gibt keinen Tag. Aber vielleicht gibt's doch was. Ich habe gesagt, aber es gibt keinen. Irgendwann hat er dann geschrieben, sollte sich aber doch was ändern, komm dann zu mir predigen. Und ich habe gesagt, da ändert sich nichts. Weil wenn da wirklich eine Gemeinde absagt, da warten schon 50 andere auf mich. Aber da ändert sich nichts. Auf jeden Fall, später im Jahr, er hat mir, ich glaube, ich weiß nicht, März oder April geschrieben, später im Jahr, dann hat eine Gemeinde tatsächlich eine große Konferenz abgesagt. Die haben nicht nur mich als Sprecher abgesagt, sondern die komplette Konferenz. Sie haben gesagt, es ist was dazwischen gekommen, unsere Gemeinde geht durch gewisse Prozesse und wir werden die Konferenz nicht machen. Und ich sagte zu Debbie, ah, wie schön, wir haben 3 freie Tage. Und der Herr sagt zu mir, hast du nicht? Kannst du dich erinnern an den Mann dort? Schick ihm eine Message. Du fliegst dort 3 Tage hin, um 3 Tage in Seminararbeit und einen Bund zu machen. Okay, ich fliege dorthin und dann sage ich, wie kommst du überhaupt auf mich? Ich habe den Mann nicht gekannt, ich habe die Gemeinde nicht gekannt, nie was davon gehört. Wie kommst du auf mich? Eine Gemeinde mit ca. 1500 Leuten. Sagt er, ja, was du Reinhard, ich war ein sehr religiöser Pastor. Sehr religiös und Gott ist hart und Gott straft und so weiter und so fort. Eine Hauskreisleiterin seiner Gemeinde hat die Gemeinde verlassen, hat Gott verlassen und die Gemeinde verlassen ist von allen weg. Dann geht sie auf der Straße in der Stadt spazieren, trifft sie eine alte Bekannte, die in einer anderen Gemeinde ist, in einer unserer Gemeinden. Und die sagt, hey, wie geht's dir? Wie geht's dir mit dem Herrn? Wie geht's in der Gemeinde? Die sagt, ich gehe in keine Gemeinde mehr, lass mich mit Gott in Ruhe, ich will nichts mehr mit Gott zu tun haben. Warum nicht? Weil ich habe es satt, einem strafenden Gott zu dienen. Sie hat sogar gesagt, lieber lasse ich mich von ihm in die Hölle schicken. Ich schaffe dieses anstrengende Christenleben nicht mehr. Daraufhin sagt diese andere Bekannte, wer hat dir sowas gesagt? Und die sagt, unser Pastor sagt das, dass wenn wir eben Dinge falsch machen, Gott wird zornig und bla bla bla bla bla. Dann sagt sie, hör dir diese Predigt an. Und sie schickt dir einen Link von einer Predigt, die ich irgendwo gepredigt habe. Ich weiß gar nicht mehr wo, in irgendeinem Podcast war das irgendwo, über die vollkommene Liebe Gottes. Diese Frau wurde so radikal verändert, so, dass sie wieder dem Herrn dient, eifrig ist und so weiter und so fort. Ihr Pastor hat ihr jede Woche Messages geschickt, komm doch zurück in die Gemeinde braucht dich, da, da, da, da, da. Und sie hat gesagt, okay, unter einer Bedingung, dass du dir diese eine Predigt anhörst. Der Mann hört sich diese Predigt an, dann hat er auf YouTube mich zu suchen begonnen, hat über 9 Bundlehren gefunden, hat alle diese Lehren sich hineingesaugt, wurde so radikal verändert, dann wurde die gesamte Gemeinde radikal verändert, eine Gemeinde mit 1500 Leuten komplett, wirklich radikalst verändert. Dann kam ich dorthin und machte 3 Tage Seminar für den neuen Bund. Dann kam ein Mann zu mir und sagte, bitte, predig du bei mir in meiner Gemeinde, mach 3 Tage eine Lehre über den neuen Bund. Und ich sage, wer bist du? Woher bist du? Wir kennen uns nicht, ich habe dich nie gesehen. Dann sagt der andere Pastor, der neben ihm steht, er ist der größte Baptistenprediger in der gesamten Bundesstaat. Die bauen gerade ein Gebäude für 16.000 Leute. Geh dort unbedingt hin. Du kannst deine Gemeinde mit, was weiß ich, 15.000 Leute komplett verändern. Ich war noch nicht dort, das war 2 Jahre her. Aber irgendwann wird mich der Herr vielleicht hinschicken. Aber was ich euch damit sagen möchte ist, wenn wir das im Herzen ergreifen und erleben, was wirklich durch den neuen Bund uns gegeben hat, das verändert uns so tiefgreifend. Ich habe so viele Zeugnisse und Geschichten, Debbie könnte euch durch bestätigen und erzählen, wie tiefgreifende Veränderung es in Gemeinden, in Leben, in Pastoren, in Christen gegeben hat, weil sie ergriffen haben, das, was Christus für uns am Kreuz tatsächlich getan hat. Und der Herr hat mir diesen Schlüssel irgendwie so einfach aus Gnade gegeben. Und dieser Schlüssel ist so simpel, aber so mächtig und so einfach anwendbar, aber so tiefgreifend und den gebe ich euch heute mit. Zuerst einmal, wir müssen verstehen, welche Macht unsere Worte haben. Gott hat uns, wie er uns geschaffen hat, da hat Gott in uns etwas hineingelegt, dass wir schöpferische Kraft durch unsere Worte haben. Wir wissen ja, ihr kennt bestimmt das Gesetz der ersten Erwähnung, wenn man in der Bibelauslegung versucht, ein gewisses Thema zu verstehen, dann schaut man, wo es das erste Mal in der Bibel erwähnt wird, und daran kann man dann verstehen, was Gott eigentlich über dieses Thema sagen will. Wenn wir das Gesetz der ersten Erwähnung in der Bibelauslegung anwenden und schauen, wo das erste Mal das Sprechen erwähnt wird, dann finden wir es ganz am Anfang, in 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über die Wasser, und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und dann wissen wir, dass Gott durch Sprechen die Erde geschaffen hat. Hebräer sagt uns, er hält die Welt zusammen durch die Kraft seines Wortes. Das heißt, wenn Gott spricht, wenn Gott ganz am Anfang das erste Mal gesprochen hat, hat Gott nicht gesprochen, um zu kommunizieren. Ist das nicht erstaunlich? Wir Menschen, wir denken, dass die ursprüngliche, oder das, wie soll ich das ausdrücken? Wir denken, dass eigentlich der ursprüngliche Sinn des Sprechens die Kommunikation ist. Ist es aber nicht. Ich war im Himmel. Wisst ihr, warum ich im Himmel war? Weil ich tot war. Habe ich euch das schon erzählt? Schon, gell? Wisst ihr schon? Ihr wisst das gar nicht. Okay, ich bin gestorben. Vor, wann war das? 10, 11 Jahren. Ich bin vor 11 Jahren gestorben, eines Nachts. Der Herr hat zu mir zweimal in einem prophetischen Traum gesprochen, bevor dieses Jahr zu Ende sein wird, wirst du sterben und in den Himmel kommen. Und ich bin dann, bevor das Jahr zu Ende war, ich bin gestorben, war knapp 4 Stunden tot und war auch diese Zeit im Himmel bei Jesus. Und habe viele Dinge erlebt und viele Dinge gesehen, und der Herr hat mir viele wunderbare Dinge gezeigt und gelehrt, und dann gab er mir die Wahl, im Himmel zu bleiben oder zurückzukommen. Und ich vergesse immer zu sagen, warum ich zurückgekommen bin. Jesus sagt, David sagt immer, du musst den Leuten sagen, warum du nicht im Himmel geblieben bist. Ah ja, okay, ich sag's euch. Auf jeden Fall am Ende meiner Zeit im Himmel, da hat plötzlich sich das Angesicht Jesus total in Traurigkeit umgeschlagen. War plötzlich komplett traurig. Und ich schaute ihn in die Augen und ich sagte, Jesus, warum bist du traurig? Wir sind im Himmel, hier ist nur Freude, hier ist nur alles völlig perfekt. Hier ist alles unwahrscheinlich wunderbar. Und Jesus sagte kein Wort, er machte nur so. Und dann sah ich links drüben, weit weg von mir, ganz, ganz, ganz in einer weiten Ecke, sah ich etwas, was aussah wie eine Baustelle. Und im nächsten Augenblick waren wir bereits dort. Und kurz zuvor hat Jesus mir mein Haus gezeigt, das er für mich gebaut hat. Und Jesus sagte, Rainer, hat dir das Haus gefallen, das ich für dich im Himmel vorbereitet habe? Ich habe gesagt, Jesus, danke, das könnte nicht perfekter sein. Und er sagt, siehst du diese Baustelle hier? Das sind die Häuser, die nie gebaut werden, weil die Menschen, die gestorben sind, ohne mich als ihren Retter angenommen zu haben. Und das macht mich so traurig. Meine Kinder sind so sehr mit sich selbst beschäftigt, mit ihrem eigenen Segen und mit ihrem eigenen bequemen und schönen Leben, dass sie vergessen haben, dass die Welt ohne mich verloren ist und nicht den Verlorenen meine Liebe bringen. Und das macht mich so traurig. Und sofort kam mir eine Bibelstelle in den Sinn. Es ist Freude bei den Engeln im Himmel über jeden Sünder, der Buße tut. Und plötzlich zeigte mir der Herr, dass Traurigkeit ist im Himmel über jeden Sünder, der ohne Buße getan zu haben, sein Leben auf dieser Erde beendet. Und Jesus sagte zu mir, Reinhard, du hast meine Liebe noch gar nicht verstanden. Ich wurde als Kind sexuell missbraucht, mehrere Jahre, und habe mir mit 12 Jahren 3-mal versucht, das Leben zu nehmen, weil mein Leben so kaputt war. Und Jesus sagt zu mir, Reinhard, weißt du, dass ich die beiden Menschen, die dich missbraucht haben, genauso liebe, wie ich dich liebe? Weißt du, dass ich den Mörder genauso liebe, wie den er ermordet hat? Weißt du, dass ich die Kinder missbrauchen, genauso liebe, wie die Kinder, die missbraucht werden? Ich bin für beide gestorben, nicht nur für die missbraucht werden. Ich bin nicht nur für die Opfer gestorben, auch für die Täter. Und er blickte mir tief in die Augen und ich sah eine Liebe, die man nie mehr wieder vergessen kann. Nie mehr. Er ist Liebe. Er liebt nicht nur, er ist Liebe. Er ist Liebe. Das ist seine Person. Das ist seine Persönlichkeit. Das ist seine Natur. Und er blickte mir in die Augen und sagte, Reinhard, ich habe dir gesagt, dass du dich entscheiden kannst. Du kannst bei mir bleiben, die ganze Ewigkeit. Oder du kannst, wenn du willst, dein Leben auf dieser Erde weiter, auf der Erde weiterleben. Als ich mir in die Augen schaute und als ich sah, wie sein Herz gebrochen war für die Verlorenen und die Menschen, die noch nie von ihm gehört haben, die keine Hoffnung haben und die Verbrecher und die Mörder, nicht nur für die Guten, für auch die, die wir eigentlich selbst lieber abgeschoben haben wollen. Und ich blickte in die Augen und ich sagte, Jesus, bitte schick mich zurück auf die Erde. Ich will nie mehr wieder in meinem Leben eine Sekunde für mich leben. Ich will nur mehr leben, damit dein Reich vorne getragen wird, damit deine Herrschaft kommt, damit Menschen deine Liebe sehen können. Wo immer ich hinkomme, jeden Menschen, den ich begegne, den will ich nur mit deiner Liebe begegnen. Ich will wieder zurück und nicht mein Leben noch einmal leben. Darum bin ich heute hier. Und wisst ihr, wenn wir ergreifen würden, was der Herr durch sein Wort, durch seine Kraft, darum habe ich jetzt den Faden verloren, warum ich das eigentlich erzählt habe. Jetzt weiß ich es wieder. Als ich im Himmel war, da habe ich etwas erlebt. Debbie, hast du ein Taschentuch für mich, bitte? Danke. Der Hartmut hat schon, der ist wahrscheinlich schneller als du, Debbie. Und der Christian schlagt sogar den Hartmut. Jetzt weiß ich, warum du CSU-Vorsitzender bist. Übrigens, der Herr hat mit dir noch sehr viel vor, Christian. Debbie, erinnere mich, wo ich stehen bin, damit ich meinen Faden nicht verliere. Aber Christian, der Herr möchte dir sagen, dass dieses Jahr ein Jahr wird von einigen Veränderungen. Veränderungen werden auf zwei Art und Weise geschehen. Erstens in dir, zweitens um dich herum. Das sind Dinge, die der Herr tun wird um dich herum, mit diesen Menschen, mit denen du heute zusammen bist, zusammensitzt. Ich sehe dich um einen Tisch herum sitzen. Es ist ein leicht ovaler Tisch. Und du sitzt um diesen leicht ovalen Tisch herum. Da sind andere Männer und auch Frauen sind auch dabei, aber mehrere Männer. Es sitzt um diesen leicht ovalen Tisch herum und da gibt es ganz wichtige Gespräche. Und du sitzt und in dir drinnen beginnt etwas zu brennen, aber dein Mund öffnet sich nicht. Und dann beginnst du zu denken, vielleicht soll ich den Mund öffnen, aber in dir spürst du etwas, das dir sagt, es ist noch nicht die Zeit. Und du gibst diesem Ruf nach, du gibst diesem Drängen nach und du hältst deinen Mund noch zu. Und der Herr sagt, das bin ich. Denn ich bin dabei, innerlich in dir sowas zu verändern und dann wird dein Mund aufgehen und dann werden sich die Sachen um dich herum verändern. Du wirst Menschen beeinflussen auf eine Art und Weise, wie du es jetzt noch nicht vorstellen kannst. Du wirst Menschen beeinflussen, die dann ganz hoch oben stehen in der Politik, ganz hochrangig und oben. Diese Menschen, die werden durch dich beeinflusst werden und durch deinen Einfluss werden diese Menschen dann Entscheidungen treffen, die sie sonst nicht getroffen hätten. Und diese Entscheidungen, die sie getroffen hätten, die würden schlecht für dieses Land sein, aber sie werden Entscheidungen treffen, die gut für dieses Land sind und das wird alles durch dich geschehen. Du bist der Kanal, durch den der Herr das tun wird. Der Herr hat gesagt, ich habe dich hingesetzt an dem Platz, wo du bist in der Politik. Das war nicht mal deine Wahl, deine Entscheidung. Das war auch nicht, dass du dir ausgesucht hast. Das war nicht ein Traum, der in deinem Herzen geboren wurde. Das war ein Traum, der in meinem Herzen geboren wurde. Und ich habe dir die Türen auf eine übernatürliche Art und Weise geöffnet. Ich habe dich dort hineingesetzt. Und jetzt ist das Jahr der Veränderungen in dir, damit die Veränderungen um dir geschehen können. Und wenn die Veränderungen, die abgeschlossen sind, die bald abgeschlossen werden sein, du wirst wissen, jetzt ist der Zeitpunkt, mich auszudrücken, genauso wie der Herr es in mir getan hat. Und da wird eine Kühnheit und eine Freiheit in dir sein, wo du selbst staunen wirst. Ich sehe, wo du einen Abend von einer Sitzung nach Hause gehst und du sagst zu einer Frau, wenn du gesehen hättest, was ich heute gesagt habe, ich weiß gar nicht, wie das in meinem Mund herausgekommen ist. Und da wird diese Kühnheit vom Heiligen Geist auf dich sein und du wirst Dinge plötzlich aussprechen mit einer Kühnheit, aber mit einer Weisheit und mit einer Liebe. Und die Herzen der anderen Politiker werden beeinflusst sein und bereits offen sein für das, was auf deinem Mund herausgekommen ist. Denn die sind jetzt noch nicht offen, aber wenn der Prozess in dir abgeschlossen ist, dann ist es auch die Zeit, diese Dinge auszusprechen und anzusprechen. Und dann werden die Herzen dieser Menschen ergriffen werden und ergründet werden und tief, ganz, ganz tief erfasst werden. Und der Herr wird dann durch dich Einfluss bringen in ganz, ganz, ganz hohe Stellen, indem du anderen Menschen diesen Einfluss weitergibst, den der Herr in deinem Herz gewirkt hat. So, und dann waren wir im Himmel, genau. Und als ich im Himmel war, was mich total irgendwie Oh, du liebe Zeit, da ist so eine Freisetzung des Prophetischen. Ich soll predigen, was soll ich tun jetzt? Du liebe Zeit, helf mir, Heiliger Geist, hilf mir, Herr, hilf mir. Oh, Kisha Paradabasito Kosheta Babasataya. Oh, Heiliger Geist. Okay, gehen wir wieder zurück, wo wir waren. Also, als ich im Himmel war, da habe ich etwas ganz Interessantes erlebt. Und zwar Folgendes. Dass im Himmel wird nicht mit Worten kommuniziert. Habt ihr das gewusst? Im Himmel wird nicht mit Worten kommuniziert. Jesus schaut dich an und du weißt genau, was er sagt. Du schaust ihn an, er weiß genau, was du sagst. Die Leute im Himmel, ich habe mit David kommuniziert, mit Abraham kommuniziert, mit meinem Bruder, den ich nie gesehen habe, weil er 5,5 Jahre gestorben ist, bei einem Unfall, bevor ich überhaupt auf der Welt war, den habe ich gar nicht gekannt, der lief auf mich zu. Aber im Himmel gibt es eine Art der Kommunikation, wo man von Geist zu Geist kommuniziert, da gibt es auch keine Missverständnisse. Denke mal, wie viele Probleme du in deiner Ehe schon gehabt hast, weil die Frau gesagt hast, warum hast du das gesagt? Du hast gesagt, das habe ich doch nicht gesagt. Und sie sagt, doch, das hast du gesagt, aber das habe ich nicht so gesagt, doch, das hast du, aber dann habe ich das nicht so gemeint. Aber stimmt's oder war es nur bei mir so? Stimmt, gell? Ja, bei dir auch, das siehst du. Willkommen in der realen Welt der Ehe. Wisst ihr, im Himmel gibt es diese Kommunikationsprobleme nicht, weil wir von Geist zu Geist kommunizieren. Wenn das so ist, dann ist die Frage, warum reden wir überhaupt? Wisst ihr, wir brauchen die Sprache, um zu kommunizieren, weil wir noch nicht im Himmel sind. Wir leben in dieser beschränkten irdischen Welt, wo wir sind. Warum gibt es denn die Sprache? Die ursprüngliche, der wirkliche Ursprung des Redens ist nicht Kommunikation, sondern Schöpfung. Als Gott gesagt hat, es werde Licht, wollte er mit niemandem irgendetwas kommunizieren. Gott hat nicht gesagt, wie soll ich denen denn mal weismachen, dass es auch ein Licht geben soll? Gott sprach und es ward. Das heißt, der ursprüngliche Gedanke hinter dem Sprechen war das Schöpfen. Und wenn wir das wirklich verstehen und uns bewusst wird, dass die Worte, die aus unserem Mund kommen, schöpferische Kraft haben, dann würden wir auch Acht geben, wie wir mit unseren Worten umgehen. Denn wenn Gottes Worte schöpferische Kraft haben und wir in seinem Ebenbild geschaffen sind, dann haben auch unsere Worte schöpferische Kraft. Ich erzähle euch ein kleines Beispiel. Am 12. März, jetzt vor 5 Jahren, wird es jetzt im nächsten Monat, bin ich in Brasilien angekommen, weil Gott mich dorthin berufen hat. Ich kannte die portugiesische Sprache nicht. Ich kann mich erinnern, ich war jeden Sonntag im Gottesdienst und der Pastor, einer der Top-Bibellehrer des Landes, hat jeden Sonntag gepredigt. Das Einzige, was ich verstanden habe, ist bla bla bla bla bla bla bla. Spricht ja keiner Englisch dort in Brasilien, kaum einer. Es war frustrierend, es war furchtbar, ich wollte die Predigt verstehen. Leute sind zu mir gekommen und haben dann mit mir gesagt und Debbie hat gesagt, wie machst du das immer? Ich habe gesagt, ganz einfach, du lässt sie einfach reden und sagst, aha, aha, aha, aha. Und die glauben dann einfach, sie sind einfach glücklich, weil du ihnen zugehört hast, obwohl du gar nicht gewusst hast, wovon sie geredet haben. Was soll ich denn sonst machen? Ich habe ihnen alle gesagt, ich kann kein Portugiesisch. Aber das ist die Brasilianer völlig egal. Du kannst 100-mal sagen, ich kann kein Portugiesisch. Da passt doch einer, ich schnappe den mal gleich. Aha, aha, aha. Irgendwann haben sie dann gecheckt, dass der kein Portugiesisch kann. Ich saß dann da drinnen. Es war frustrierend. Ich wollte dem Herrn dienen. Ich wollte mich mit den Leuten was tun, es ging nichts. Dann habe ich einen Mann gefunden, der versucht hat, der eigentlich ein wirklich sehr, sehr guter Portugiesischlehrer ist, der war schon hier, der Daniel Soares, beim ersten Mal, wo wir hier waren, war er hier. Und seine Aufgabe wäre es gewesen, eigentlich mir Portugiesisch Unterricht zu geben. Aber der Mann ist Doktor und Professor in Portugiesisch und im Englischen. Und was er gemacht hat? Instatt mir Portugiesisch zu lernen, hat er die Zeit immer nur verbracht, um mir mit Englisch zu reden und mich als einen persönlichen Seelsorger zu gebrauchen. Ach Reinhard, ich habe diese Frage. Ach Reinhard, ich habe dieses Problem. Ach Reinhard, und die Stunde war vorbei und ich habe gesagt, du hast mir gar nichts beigebracht. Ich habe dir eine Stunde lang jetzt durch deine Probleme durchgeholfen. Du sollst mir Portugiesisch lernen. Nächstes Mal. Und nächstes Mal kam wieder und dann ging das wieder so los. Und dann haben die Leute zu mir alle gesagt, Reinhard, es tut mir so leid, dass Gott dich nach Brasilien berufen hat. eine schwierige Kultur, so konträr zu europäischen, es ist nichts organisiert, es ist alles chaotisch, niemand spricht Englisch. Und dann sagten sie mir Folgendes: Weißt du, Portugiesisch ist eine der drei schwierigsten Sprachen der Welt. Das haben sie gesagt. Und ich habe begonnen, das zu glauben. Ich konnte die Sprache nicht lernen, es ging nichts in meinen Kopf hinein. Und ich habe begonnen, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe begonnen zu sagen, Portugiesisch ist schwierig. Portugiesisch ist schwierig. Portugiesisch ist schwer. Leute haben mich gesagt, wie geht's dir? Verstehst du schon was? Und ich habe gesagt, Portugiesisch ist schwer. Ich habe nachgesagt, was die mir gesagt haben. Und eines Tages saß ich in meinem Sessel zu Hause. Ich habe noch nicht so lange in Brasilien gelebt. Ich saß in meinem Sessel, einfach habe Zeit mit Jesus verbracht. Und der Herr sagte zu mir, weißt du, warum du nicht Portugiesisch sprichst? Weil du dich die ganze Zeit verfluchst. Du sagst die ganze Zeit, Portugiesisch ist schwer. Mit deinen eigenen Worten, mit der schöpferischen Kraft aus deinem Mund, hast du jetzt ganz genau das, was du die ganze Zeit bekennst. Du erlebst, was du selbst bekennst. Das brauchst du nicht tun. Mein Heiliger Geist lebt in dir, der spricht fließend Portugiesisch. Warum bekennst du nicht das? Warum deklarierst du nicht das, was die Wahrheit ist? Ich bin aufgesprungen auf meinem Sessel. Wir haben bei uns im Gang, da zwischen Wohnzimmer und da hinten drinnen, wo du geschlafen hast, in dem Gang, da gibt es einen Spiegel, der Körpergröße ist. Ich bin aufgesprungen, ich habe das Licht dort aufgedreht, ich habe mich vor dem Spiegel gestellt. Und ich habe in den Spiegel geschaut und ich habe gesagt, Junge, hör mir jetzt mal gut zu. Reinhard, niemals wieder werden diese Worte aus deinem Mund kommen. Vater, vergib mir, dass ich mich selbst mit meinen eigenen Worten gebunden und verflucht habe. Niemals wieder wirst du das sagen. Reinhard, hör mir jetzt gut zu. Der Heilige Geist lebt in dir. Da der Heilige Geist in dir lebt, der alle Sprachen dieser Welt spricht, Gott dich hierher berufen hat, hier, wo du Portugiesisch sprechen wirst, sprichst du auch Portugiesisch. Verstehst du das? Ab sofort wird es niemals mehr aus deinem Mund kommen. Portugiesisch ist schwer, Portugiesisch kann ich nicht lernen. Der Geist Gottes in dir hat diese Sprache schon vollkommen im Griff. Daher sprichst du Portugiesisch. Und als ich das so in den Spiegel mir selbst in den Augen gesehen und gesagt habe, da spürte ich, ich spürte physisch, als ob ich eine Hand durch meinen Kopf hineingreift, einen Schalter umlegte und plötzlich verstand ich Portugiesisch. Und als die nächsten Leute zu mir kamen und den Mund aufmachen, verstand ich nicht mehr bla bla bla bla. Ich habe verstanden, was sie gesagt haben. Und ich habe gesagt, Moment mal, wenn ich verstehe, was sie sagen, dann kann ich auch sagen, was sie sagen. Und ich konnte Portugiesisch reden. Ich habe die portugiesische Sprache erlernt ohne Lernen. Toll, gell? Finde ich ja. Aber was ich euch damit sagen will, ist Folgendes. Diese Formel, die Gott mir gegeben hat, die so einfach ist und im Wort Gottes ist, die beginnt damit zu verstehen, welche Kraft unsere eigenen Worte haben. Der Herr hat mir vor nicht so langer Zeit gesagt, Reinhard, du musst meinem Volk beibringen, mit dem Himmel übereinzustimmen und nicht mit der Erde. Und ich habe gesagt, Herr, was meinst du damit? Und der Herr hat gesagt, im Himmel gibt's keine Armut. Mein Volk deklariert ständig Armut. Ich habe nicht genug, ich kann die Rechnung, ich rede jetzt von Brasilien. Ich kann die Rechnung nicht bezahlen, ich habe nicht genug, ich habe das nicht. Mein Volk konstant gibt der Erde Recht, wo es heißt, hier ist Mangel. Aber im Himmel sagt, ist, Himmel steht geschrieben, es gibt keinen Mangel. Mein Volk gibt ständig der Erde Recht. Der Arzt hat gesagt, es gibt keine Heilung. Der Himmel sagt, in seinen Wunden sind wir heil geworden. Mein Volk ständig stimmt mit der Erde überein. Es sind schwierige Zeiten. Der Himmel sagt, wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns kräftig macht, Christus. Und der Herr hat gesagt, Reinhard, lehre meinem Volk, nicht mit der Erde übereinzustimmen, sondern mit dem Himmel übereinzustimmen. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wir sind dazu berufen, den Willen vom Himmel auf die Erde zu bringen und nicht übereinzustimmen, was wir auf dieser Erde hier alles erleben. Und wenn wir verstehen, dass die Worte in unserem, aus unserem eigenen Mund heraus schöpferische Kraft haben und dass es da eine Formel gibt, wo wir unser eigenes Herz verändern können, dann werden wir in relativ kurzer Zeit diese Gott-Fakten in unserem Leben als Realität erleben. Jetzt zurück. Verheißungen erlangst du, indem du ausharrst, glaubst und nicht träge wirst. Aber die Gottesfakten, die bereits auf deinem Konto gut geschrieben sind, die nicht Verheißungen sind, sondern die Dinge sind, die dir bereits gegeben wurden. Und da gibt's Dutzende davon. Hast du das gewusst? Ich habe angefangen, die rauszusuchen. Ich habe gesagt, Anfang voriges Jahres habe ich gesagt, Jesus, jetzt mache ich was Folgendes. Jetzt lese ich das Neue Testament durch, als ob ich es noch nie gelesen habe. Und ich suche mir nur die Gottfakten raus. Dinge, die Gott gesagt hat, er hat sie mir bereits gegeben. Nicht wird, hat. Du liebe Zeit, ich habe über 100 gefunden. Über 100 Dinge, die im Neuen Testament geschrieben stehen, dass sie mir bereits gehören. Und denk daran, Verheißungen, Glauben, Ausharren, nicht träge sein. Gottesfakten durch den nehmenden Glauben. Das heißt, du hörst auf zu bitten, du sagst Danke und du beginnst zu handeln. Und du glaubst in deinem Herzen. Und hier ist der Punkt. Denn der nehmende Glaube ist ein Glaube des Herzens. Und jetzt möchte ich euch etwas sagen. Es gibt zwei Arten von Bekenntnisse. Die erste ist, Apostel Paulus sagt es, ich denke, es ist der 1. Korinther 4, lass mich schnell hier schauen. Der Apostel Paulus sagt, wir glauben, daher bekennen. 2. Korinther 4, Vers 13. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden wir auch. Das heißt, wir müssen glauben und dann bekennen. Was ist geschehen? Ich bin ja schon sehr lange Christ. In Österreich und Deutschland habe ich auch viel miterlebt. Durch die Glaubensbewegung, die ja in den 70er und 80er Jahren sehr viel Einfluss gehabt hat, hier im deutschsprachigen Raum, die sehr viel Gutes gebracht haben, aber sehr viel kaputt gemacht haben. Das sage ich jetzt einmal ganz so wertfrei. Ich liebe diese Menschen sehr, aber was wir hier im deutschsprachigen Raum erlebt haben, da wurde sehr viel kaputt gemacht auch. Warum wurde viel kaputt gemacht? Weil die Leute das nicht verstanden haben. Die Leute haben uns versucht zu überzeugen, die Motive, die weiß ich nicht, sie haben es bestimmt ehrlich und aufrichtig gemeint, aber die haben uns Folgendes gepredigt. Bekenn es, bekenn es, bekenn es, bekenn es, bekenn es, dann wirst du es auch kriegen. War das bei euch auch so? Und dann bekannten wir, bis wir blau waren im Gesicht und kriegt haben wir gar nichts. Und unser Herz wurde müde, unser Herz wurde krank, unser Herz wurde traurig und irgendwann hat der Feind es geschafft, aufgrund dieser Verletzungen, die wir da in unserem Herzen litten haben, hat es uns geschafft, zum anderen Extrem zu bringen, dass wir gesagt haben, okay, das kriegen wir heute gar nichts. Müssen wir halt alles auf uns nehmen, was wir so ein Schlimmes miterleben im Leben, das gehört dazu. Aber jetzt werde ich euch etwas sagen. Die Bibel sagt, wir glauben, darum bekennen wir. Da haben Menschen bekannt, obwohl sie gar nichts geglaubt haben. Aber der biblische Weg, das zu erlangen, was mir gehört, ist nicht durch das Bekennen, ist durch das Glauben und das Bekennen, was ich glaube. Aber da tun wir uns so schwer. Wisst ihr warum? Weil ehrlich zu sein und zu sagen, wenn ich ehrlich bin, glaube ich das nicht, was ich bekenne. Wir haben uns selbst eingeredet, dass wir die Dinge glauben, die wir nicht geglaubt haben. Aber bekannt haben wir sie fleißig. Stimmt's nicht? Ich sehe, dass fast alle von euch nicken. Wir haben so lange bekannt, obwohl wir es nicht geglaubt haben. Und ihr, wisst ihr, seit fast 30 Jahren befasse ich mich intensivst mit dem menschlichen Herzen. Ich habe so viele Dinge im Wort Gottes gefunden. Ich habe mir jede Bibelstelle ausgedrückt vom menschlichen Herzen. Ich liebe die Bibel zu studieren. Ich habe fast 1000 Bibelstellen gefunden, alle ausgedruckt, alle durchgeackert, immer wieder. Debbie liegt mir seit mehr als 10 Jahren in den Ohren. Schreib endlich ein Buch über das Herz. Ich sage, die Dinge, die ich in der Bibel entdeckt habe, die sind so extrem, dass wenn ich die jetzt predige, dann verkraften das die Leute noch nicht. Irgendwann mache ich das einmal. Ich schreibe einmal ein Buch darüber. Aber ich sage dir nur etwas eins, du kannst das menschliche Herz nicht in die Irre führen. Die Bibel sagt in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere achte auf das Herz, denn daraus entspringen die Quellen des Lebens. Aus deinem Herz kommt alles heraus. Lukas 7, Vers 21 sagt uns Folgendes, aus dem Herz kommen heraus böse Gedanken, Mord, Ehebruch und so weiter und so fort. Der Ursprung von dem, was du erlebst, ist in Wahrheit das, was dein Herz glaubt. Das, was du heute erlebst, ist das, was dein Herz gestern und vorgestern und vorvorgestern geglaubt hat. Und was wir den Fehler gemacht haben, ist, dass unser Herz die Dinge nicht geglaubt haben, wir sie aber dennoch bekannt haben, und du kannst dein Herz nicht in die Irre führen, und irgendwann gab es dann diesen Zusammenbruch, wo wir einfach nicht mehr konnten. Und das muss so kommen. Du kannst dein Herz nicht in die Irre führen. Das kannst du niemals. Aus dem Herz kommen die Quelle des Lebens. Das Herz lässt sich nicht so einfach in die Irre führen. Also es gibt zwei Arten von Bekenntnissen im Wort Gottes. Die erste in 2. Korinther 4, Vers 13. Wir glauben, darum bekennen wir. Aber wir haben nicht geglaubt und trotzdem bekannt. Unser Herz hat es nämlich nicht geglaubt. Im Kopf haben wir viel geglaubt. Aber wisst ihr, Glauben im Kopf funktioniert nicht. Er geht nicht. Glauben ist eine Sache des Herzens. Römer 10 sagt uns klipp und klar, wer mit dem Herzen bekennt, mit dem Munde glaubt, der wird errettet werden. Denn mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit, mit dem Herzen glaubt man zur Rettung, mit dem Munde glaubt, bekennt man zur Gerechtigkeit. Das heißt, der Glaube kommt aus dem Herzen. Was machen wir jetzt, wenn diese Gottfakten, die ich euch zeigen werde, was machen wir jetzt aber, wenn wir diese Gottfakten nicht mit dem Herzen glauben? Wie gehen wir damit um? Bis 18.30 Uhr haben wir, gell? Sehr gut. Wie gehen wir damit um? Denn ich habe euch früher gesagt, was wir lernen müssen, ist ehrlich in den Spiegel zu schauen, in den Spiegel des Wortes Gottes, ganz ehrlich und sagen, wenn ich ehrlich bin, ist der Unglauben. Ich habe das ja selbst auch nie gemocht. Irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, so blöd bin ich jetzt nicht mehr, dass ich den Unglauben in meinem eigenen Herzen verleugne, wegdiskutiere, wegtheologisiere, einfach mir selbst ein bequeme Doktrin schaffe, damit ich mich wohler fühle. Ich sage euch was. Ich habe tausende Wunder gesehen, die Debbie mit ihren eigenen Augen. Tausende. Tumore in dieser Größe unter meiner Hand verschwinden gesehen. Krüppeln laufen gesehen. Taube Ohren geöffnet gesehen. Menschen, die nicht sehen konnten, plötzlich Mädchen mit 6 Jahren, die Brillen hatte, so dick wie Aschenbecher, und nicht sehen konnte. Wir nahmen ihr die Brillen weg und sie ließ einen kleinen Druck ganz fließend. Ich habe alle diese Dinge gesehen. Aber ich sage euch noch etwas, was ich eigentlich nicht wahrhaben will. Da gibt es hunderte Menschen, für die ich gebetet habe, die sind nicht gesund geworden. Und ihr habt keine Ahnung, wie viele Nächte ich auf meinem Bett gelegen bin und den Polster mit Tränen genässt habe und zum Herrn geschrien habe, das ist nicht das, was ich im Wort Gottes sehe. Und ich werde nicht erlauben, dass mein Herz Dinge akzeptiert, damit ich mich bequem fühle. Lieber heule ich mich die ganze Nacht in den Schlaf. Ich will das erleben, was die Bibel sagt. Die, die an mich glauben, die werden die Dinge tun, die ich getan habe und größere. Ich will das erleben. Ich werde nicht akzeptieren und ich kann nicht akzeptieren. Mein Standard ist nicht irgendein großer Mann Gottes. Mein Standard, mein Model, dem ich nachfolge, heißt Jesus. Und Jesus heilte alle, die zu ihm kamen. Jesus heilte nicht alle. Am Teich von Bethesda heilte er einen. Aber Jesus tat Folgendes. Alle, die zu ihm kamen, hat er geheilt. Alle. Das steht immer wieder im Wort Gottes. Jeder, der zu ihm kam, hat er geheilt. Und jeder, zu dem ihm der Heilige Geist hingeführt hat, der Vater, den hat er auch geheilt. Und die Tatsache ist, es sind Menschen zu mir gekommen und die sind nicht geheilt worden. Und da gibt es keinen Grund und keine Entschuldigung und keine was weiß ich. Da gehe ich nach Hause und sage, Herr, ich bin noch nicht da, wo ich sein muss. Aber eins tue ich auch nicht, das akzeptiere ich nicht. Ich gebe mir diesen Trost nicht, dass ich mir irgendwelche schöne Sachen vorsage, damit ich wieder gut schlafe. Wisst ihr, ich brauche nicht gut schlafen. Das ist mir nicht so wichtig. Versteht ihr mein Herz? Wie lösen wir dieses Problem? Wie lösen wir das? Wenn Petrus ging und sein Schatten heilte die Kranken, wenn Jesus sagt, die an mich glauben, die werden die Werke tun und größere, weil ich gehe zum Vater, dann gilt das für mich und für dich. Das können wir nicht wegdiskutieren. Das Einzige, was wir tun müssen, ist sagen, Herr, ich lass nicht los, bis ich das erlebe. Ich lass das nicht los. Denn wir sind alle versucht, als ich selbst erlebt habe in meinem eigenen Dienst, wie alles zusammengebrochen ist und wie Menschen mir alles kaputt gemacht haben durch Lügen und durch Dinge verbreiten und durch Anklagen und über Nacht und die, was weiß ich, was da alles versucht wurde, mir kaputt zu machen nach Jahren des Dienstes. Und wie plötzlich mein Herz geschrien hat und diese Verletzungen da waren und diese Missverständnisse. Und das sagte der Herr zu mir: Reinhard, leg dir jetzt ja keine Reaktionstheologie zu. Denn viele meiner Kinder machen was. Die erleben große Enttäuschungen und Verletzungen. Und dann beginnen sie sich eine Theologie anzueignen, die nicht nach gemäß meinem Worte ist, sondern die eine Reaktion auf diese Enttäuschungen ist. Mach dir das nicht. Du musst das glauben, was in meinem Worte steht. Auch wenn andere Menschen es falsch gepredigt und verzerrt und extrem gelehrt haben. Aber deine Basis bleibt mein Wort und nicht eine Reaktion auf das, was andere falsch gemacht haben. Und ich habe gesagt: Jesus, das will ich. Das will ich, das will ich, das will ich. Und da ist eben so viel kaputt gegangen. Es wurde uns gesagt: bekenn's, bekenn's, bekenn's. Und wir haben uns selbst eingeredet, dass wir das, was wir bekannt haben, schon geglaubt haben. Und dann wurden wir enttäuscht. Denn die Bibel sagt: wir glauben, darum reden wir. Und dann sagte der Herr zu mir vor einigen Jahren: Reinhard, da gibt's was im Wort Gottes, was du noch nicht entdeckt hast. Es gibt einen ganz einfachen Schlüssel, der so lebensverändert ist, wie du diese Gottfakten in deinem Leben erleben kannst und realisieren kannst. Und ich habe gesagt: Herr, wie geht denn das? Und er hat gesagt: du musst dein Herz zum Glauben bringen. Mein Herz zum Glauben bringen? Ja, entweder glaubt das Herz oder glaubt es nicht. Nein. Es gibt eine Art der Bekenntnis, da das Wort aus unserem Mund schöpferische Kraft hat, beeinflusst aus das Wort aus unserem eigenen Mund, wenn es nach dem Wort Gottes bekannt wird, nach dem Schlüssel, den ich gebe, das beeinflusst unser eigenes Herz und bringt unser eigenes Herz zum Glauben. Das Wichtige ist, dass wir ehrlich und aufrichtig sind und verstehen, warum wir dieses Bekenntnis ausüben. Und das haben wir nicht getan und das lernen wir jetzt zu tun. Zum Beispiel, die Bibel sagt: ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Der ganze Vers geht so, 2. Korinther 5, Vers 21. Er machte den, der keine Sünde kannte, zur Sünde für uns, damit wir die Gerechtigkeit Gottes in Jesu Christus wurden. Das heißt, du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Die bist du. Die hast du nicht, die bist du. Wir wurden die Gerechtigkeit, die für Gott gilt. Die wurden wir. Im selben Kapitel, 2. Korinther 5, Vers 17, sagt Folgendes: wir ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Oder eine neue Kreatur. Du bist eine nagelneue Schöpfung. Hast du das gewusst? Jetzt hast du dich bekehrt. Dann legst du: ich bin eine neue Kreatur, eine völlig neue Person. Dann gehst du nach Hause und deine Frau macht etwas oder dein Mann macht etwas, was sie doch nicht hätte machen sollen. Und plötzlich wirst du wieder zornig mit ihr. Und dann plötzlich sagt alles in dir, schreit auf: du bist doch noch keine neue Kreatur. Du bist doch noch der Alte. Und was haben wir getan? Wir glauben die Lüge. Denn die Wahrheit ist, du bist eine neue Kreatur. Die Wahrheit ist nicht, was du siehst mit den natürlichen Augen. Die Wahrheit ist, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Aber unser Herz glaubt es nicht. Wenn Leute, die mich ganz gut kennen, die mich wirklich gut kennen, die kannst du fragen: beschreib Reinhards Lieblingsmotto mit einem Satz. Debbie hat mir vor kurzem zum Geburtstag ein T-Shirt gedruckt mit 4 Sprachen, wo das draufsteht. Polnisch, Deutsch, Englisch und Portugiesisch. Und das geht so: du wirst immer haben, was dein Herz glaubt. Immer. Immer. Was dein Herz glaubt, ist das, was du haben wirst. Wenn es gemäß dem Wort Gottes ist, natürlich. So, wie bringen wir unser Herz dazu, dass das Herz glaubt, nicht der Kopf? Wir bringen unser Herz zum Glauben, indem wir den Schlüssel, den ich euch jetzt zeige, anwenden und bekennen das, was Gott sagt, mit dieser einfachen Formel. Aber bekennen mit dem Wissen, dass wir nicht bekennen, weil wir glauben, dass wir auch nicht bekennen, um Gott zu überzeugen, sondern dass wir bekennen, um unser Herz zu überzeugen, um unser Herz zum Glauben zu bringen. Und dieser Schlüssel ist ganz einfach. Der geht B, P, G, P. Im Englischen ist es viel leichter. B, P, P, P. Im Englischen B, P, P, P. Im Deutsch B, P, G, P. Das erste B ist biblisch. Das heißt, was du bekennen musst, muss biblisch sein. Uns wurde ja so viel gesagt, bekenne einfach das, was du willst. Bekenne deine Träume, bekenne einen neuen Mercedes. Nein, was wir bekennen, muss im Wort Gottes begründet sein. Es muss ein Gottfakt sein. Es muss das sein, was die Bibel sagt, dass wir in Christus haben, dass wir in ihm haben, dass wir durch Christus haben, dass wir durch ihn haben oder dass uns bereits gegeben wurde, in der Vergangenheit geschrieben. Das ist das Erste. Also was immer du mit dieser Formel bekennst, es muss biblisch sein, es muss ein Gottfakt sein. Das Zweite, es muss P sein, persönlich. Wir müssen diese Bekenntnis persönlich machen. Das Dritte, wir müssen es in der Gegenwart bekennen. Und das Letzte, wir müssen es positiv bekennen. Keine Angst, ich predige nichts vom positiven Bekennen. Keine Sorge. Ich zeige euch das alles in der Bibel. Als der Herr mir das gezeigt hat, habe ich gesagt, Herr, zeig mir das im Wort Gottes. Er hat gesagt, kein Problem. 1. Mose 19. Gott kam zu Abraham und Abraham war etwa 10 Jahre im völligen Unglauben. Habt ihr das gewusst? Ich habe zu dem mal gesagt, ich schreibe mal ein Buch über den ungläubigen Abraham. Im 1. Mose 12 kam Gott zu Abraham und sagte, ich werde dich Segen und zum Segen machen. Er verhieß Abraham, bereits der Vater vieler Völker zu werden. Aber wisst ihr, dieser Kerl war so voll von Unglauben, er hat nicht geglaubt, was Gott ihm versprochen hat. Absolut nicht hat er das geglaubt. Wie kannst du das sagen, Reinhard? Ja, ganz problemlos. Im selben Kapitel ist er bereit, seine Frau einem anderen Mann zum Sex zu geben, weil er Angst hat, dass sie ihn umbringen. Ist das Glauben? Wenn Gott zu mir sagt, Reinhard, du wirst der Vater vieler Völker werden, dann habe ich keine Angst, dass ich sterben kann. Weil wie? Wenn ich glaube, was Gott gesagt hat, kann ich nicht sterben, bis ich das erfüllt hat, was Gott gesagt hat. Er hat es nicht geglaubt. Sonst hätte er nie gesagt, sag, du bist meine Schwester. Weil wenn du sagst, du bist meine Frau, bringen sie mich um und nehmen sie dich. Wenn er geglaubt hätte, dass Gott gesagt hätte, er wird ein Vater vieler Nationen werden, hätte er gesagt, niemand kann mich umbringen. Weil die Verheißung Gottes, die steht. Niemand, das kann nicht passieren. Später macht er einen Ismael. Wiederum, weil er nicht geglaubt hat. Da waren Jahre im Leben Abrahams, der absolut nicht geglaubt hat. Aber Reinhard, Hebräer 11 sagt uns doch von dem Mann, der geglaubt hat. Römer 4 sagt uns doch, der Mann, der gegen Hoffnung in Hoffnung geglaubt hat, sagt es uns nicht. Hebräer 11 und Römer 4 spricht von Abraham, nicht von Abram. 1. Mose 19 kommt Gott zu Abram. Und in Vers 5 sagt Gott zu ihm, von nun an soll der Name nicht mehr Abraham sein, von nun an soll der Name Abraham sein. Schaut mal diesen Vers an, 1. Mose 19, Vers 5. Denn zum Vater vieler Völker habe ich dich gemacht. Ist das nicht interessant? 1. Mose 19, Vers 5. Hier haben wir einen Gottfakt. Nicht in der Zukunft, nicht werde ich dich machen. Schau mal, 1. Mose 19, Vers 5. Ah, nein. 1. Mose 17, Vers 5. Ich habe mich um Kapitel. Ah, danke. 1. Mose 17, Vers 5. Schau mal. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll der Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Ich habe eine Frage an euch. Als Gott das gesagt hat, war seine Frau schwanger? Nein. Als Gott das gesagt hat, hatte er bereits Isaac? Nein, Gott hat nicht gesagt, ich werde dich zum Vater vieler Völker machen. Hat er nicht gesagt. Gott hat gesagt, ich habe dich gemacht. Wie kann Gott sagen, ich habe dich gemacht, wenn es noch gar nicht stimmt? Wie kann Gott das sagen? Weißt du wie? Wenn Gott spricht, schöpft Gott. In dem Augenblick, wo Gott es gesagt hat, war Isaac in der geistigen Welt bereits in Existenz. Das Problem, ich habe Prediger gehört, die gesagt haben, Abraham musste 10 Jahre oder mehr als 10 Jahre warten, da läuterte ihn der Herr, da schulte ihn der Herr, da prüfte ihn der Herr, da. Absolut, ich kann das nicht nachvollziehen von der Bibel. Wisst ihr, warum ich das nicht nachvollziehen kann der Bibel? Nirgendwo steht geschrieben, dass es der Wille Gottes war, für den Mann so lange auf die Verheißung zu warten. Das haben wir hineininterpretiert und gelesen. Das findest du nicht. Was geschah? Der Mann glaubte nicht. Gott hat es ihm schon mehr als 10 Jahre zuvor gesagt. Die Tatsache war, sein Herz glaubte es nicht. Und dann kommt Gott zu ihm und sagt, von jetzt an machen wir ein neues Bekenntnis. Wir sprechen etwas Neues aus über dein Leben. Abraham bedeutet erhabener Vater. Er war ja ein erhabener Vater. Er hatte Ismael. Er hatte einen Sohn. Aber er war nicht der Abraham, der Vater vieler Völker. Und Gott kommt und Gott sagt, ich habe es bereits gemacht. Gott Faktum. Wir sind gesegnet mit allen Segnungen in der geistigen Welt durch Jesus Christus. Wir sind. Nicht wir werden. Wir sind. Und da gibt es so viele Gottfakten, die zeige ich heute in der letzten Session. Und Gott kommt und sagt, Abraham, soweit es mich betrifft, das habe ich bereits getan. Das ist bereits geschehen. Das ist vollbracht. Hier sehe ich einen Gottfakt und hier sehe ich das vollbrachte Werk. Es ist vollbracht, Abraham. Das Problem ist, dein Herz glaubt's nicht. Und ich helfe dir jetzt, dein Herz zum Glauben zu überzeugen. Ab sofort änderst du das, was aus deinem Mund kommt, mit der Formel W, biblisch, ich habe es gesagt, es ist mein Wort, es ist wahr. Zweitens, persönlich. Drittens, Gegenwart. Viertens, positiv. Jetzt stell dir vor, du kommst zum Abraham nach Hause. Wir lesen das hier so, Abraham und Abraham. Aber das war ja nicht so. Das war ja ein Wort, das Bedeutung hatte. Jetzt kommst du zu mir nach Hause und ich sage, hallo, du sagst, hallo, ich bin der Hartmut. Ich sage, hallo, ich bin der Vater vieler Völker. Wirklich? Zeig mir deine Kinder. Wie soll ich dir das jetzt erklären? Ja, du hast gesagt, du bist der Vater vieler Völker. Ich persönlich bin Gegenwart der Vater vieler Völker. Positiv. Gott hat ihm die Formel gegeben, nicht ich habe die erfunden. Gott hat gesagt, von jetzt an musst du dich so nennen. Jetzt sagte er zu dir, ich bin der Vater vieler Völker. Jetzt sagst du zu ihm, okay, bring mal deine Kinder her. Du, ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Du hältst mich sicher verrückt, aber Gott hat gesagt, das muss ich über mich aussprechen. Moment einmal, Gott hat gesagt, das ist ja eine Lüge. Gott hat gesagt, du sollst lügen. Gott hat gesagt, du musst aussprechen, dass du bereits jetzt, Gegenwart, du persönlich, Vater von vielen Völkern, bist positiv, wenn du noch gar keinen Sohn hast? Wie kann das sein? Du, ich weiß auch nicht, was Gott damit vorhat, aber er ist zu mir gekommen, er hat gesagt, das muss ich ab jetzt so tun. Frühstück. Vater vieler Völker, die Eier sind fertig. Sind keine Kinder noch da? Und er musste über sich selbst deklarieren, diesen Gottfakt, ich, biblisch zuerst, weil Gott es gesagt, dann ich persönlich bin Gegenwart der Vater vieler Völker. Positiv. Und ich werde euch etwas sagen. Er hat 3 Monate gebraucht, um sein Herz zu Glauben zu bringen. Wie wissen wir das? Gott kam zu ihm, niemand war schwanger. 3 Monate danach war seine Frau schwanger. Denn die Bibel sagt, 1 Jahr später war das Kind geboren. Man ist 9 Monate schwanger. 3 Monate lang musste der Mann im Auftrag Gottes über sein eigenes Leben deklarieren mit dieser göttlichen Formel, was der Gottfakt ist. Warum? Weil jahrelang war dein ungläubiges Herz im Abraham. Jahrelang war deine Geschichte, wo er nicht geglaubt hat, dass das, was Gott sagte, wirklich wahr sei. Aber jemand hat zu mir kürzlich gesagt, aber Reinhard, es steht ja in 1. Mose 15, Vers 6, und Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit zugerechnet. Ja, Abraham hat nicht geglaubt, dass er der Vater vieler Völker ist. Abraham hat geglaubt, als Gott zu ihm kam und mit ihm den Bund machte. Er hat Gott in diesem Kontext vertraut, aber er hat Gott nicht geglaubt, dass seine Frau bereits ein Kind haben kann jetzt. Das finden wir nirgends. Und als Gott mir das gezeigt hat, so klar, und mir dann auch diesen biblischen Beweis gegeben hat, da habe ich begonnen, das in meinem eigenen Leben anzuwenden. Da habe ich dann begonnen, diese Gottesfakten herauszusuchen und über mich zu deklarieren. Das, was biblisch ist, zum Beispiel einer meiner Lieblingsgottfakten, den habe ich euch gestern schon kurz erwähnt. Ich werde euch heute Abend noch sehr, sehr viele zeigen. Und wir werden dann gemeinsam dieses praktizieren, wie ihr herausfinden könnt, selbst identifizieren kann, ist das jetzt eine Verheißung oder ist das ein Gottfakt? Wie ihr dann selbst das mit dieser Formel deklarieren könnt über euch selbst. Und bitte vergesst nicht, nicht deklarieren, weil du glaubst. Natürlich, wenn du es schon glaubst, umso besser. Aber nicht deklarieren, weil du glaubst, sondern um zu deklarieren mit dem Bewusstsein, mein Herz hat das noch nicht erfasst. Ich deklariere das, um mein Herz zu überzeugen und zum Glauben zu bringen. Das hat diese liebe Frau in Polen gemacht. Sie hat sich Gott Fakten rausgesucht. Sie hat gesagt, Moment mal, wenn ich gesegnet bin mit jeder geistlichen Segnung in der himmlischen Welt in Jesus Christus, das ist ein Gottfakt, das wird nicht geschehen. 6 Jahre lang hat sie gefleht um ein Kind. Alle haben gebetet, gefastet. Plötzlich, sie hat gesagt, okay, ich mache das, wie der Reinhard gesagt hat, ich werde nicht mehr bitten um einen Gottfakt, ich werde ihm im Glauben annehmen, ich werde Danke sagen, dann werde ich beginnen, mein Herz zu überzeugen, zu glauben und dann werde ich danach handeln. Das Handeln ist ja einfach, wenn du Kinder kriegst, gell? Kinder haben willst. Die Eheleute kennen das je, wie schön das ist. Ihr seid so ruhig jetzt alle. Was macht ihr in eurer Ehe? Tut ihr immer nur Fernsehen am Abend? Ihr dürft auch lachen, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall, diese Frau hat dann ganz einfach, wenn ich gesegnet bin, nicht gesegnet werde, und wenn die Bibel sagt, Kinder sind ein Segen des Herrn, das heißt, dass ich Kinder habe. Von Gottes Gottfakt her, ich bin gesegnet, Kinder sind ein Segen. Dann stimmt mein Leben nicht überein mit dem, was das Wort Gottes sagt. Denn ich habe keine Kinder. Die Ärzte haben gesagt, es gibt niemals eine Möglichkeit, Kinder für dich zu haben. Und sie hat begonnen zu deklarieren. Sie hat begonnen zu meditieren. Sie hat begonnen, über sich selbst das so zu deklarieren, ich bin schwanger. Aber Rainer, du kannst den Leuten nicht sagen, ich bin schwanger. Ist es biblisch oder nicht? Sind wir gesegnet, ja oder nicht? Ja. Sind Kinder ein Segen des Herrn, ja oder nicht? Ja. Hat Gott nicht zu Abraham gesagt, du selbst sagst jetzt, ich bin der Vater vieler Völker, auch wenn du noch kein Kind siehst, weil ich habe es so gesagt. Das hat nichts damit zu tun, mit Dingen bekennen, die du haben willst. Ich möchte noch einmal betonen, die Gottfakten, nicht was du gerne dir wünschst, nicht die Träume, die du in deinem Herzen hast, nicht die Dinge, die du dir sehnst. Nein, es muss ein Gottfakt sein. Es muss uns in Christus durch den neuen Bund bereits geschenkt geworden sein. Und die hat das deklariert. 2 Monate später wusste sie, dass ihr Herz das glaubte. Und ich sag dir was, wenn dein Herz glaubt, weißt du das. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du was wirklich tief im Herzen glaubst, glaubst du es nicht. Das ist das Einfache, was wir nicht gerne wahrhaben wollen. Denn wenn dein Herz es einmal glaubt, dann weißt du es. Ich habe begonnen, diese Dinge anzuwenden in meinem eigenen Leben. Und ich kann mich erinnern, da gab es Gebiete. Da war ein Gebiet. Freunde, ich habe über 20 Jahre lang gekämpft, um den Sieg zu kriegen. Und plötzlich glaubt es mein Herz. Wenn dein Herz das glaubt, dann springst du auf, dann jubelst, dann jauchst du, dann dankst du, dann lobst du. Dann ist tief in dir drin dieses 100%ige Sicherheit. Jetzt ist es mein. Und in dem Augenblick, wo dein Herz überzeugt ist, erlebst du es hier in der materiellen, physischen Welt. Das ist der Gottfakt, den kannst du nur in deinem Leben erleben, wenn dein Herz es ergriffen hat und dein Herz es glaubt. Wenn dein Herz es nicht glaubt, hilft dir nichts anderes, als du musst dein Herz überzeugen. Das Herz wird überzeugt, indem wir meditieren auf die Wahrheit Gottes und indem wir diese Dinge bekennen mit dieser simplen Formel. Es ist biblisch, es ist persönlich, es ist in der Gegenwart und es ist positiv. Das, den Fehler, den wir gemacht haben, wir haben diese Gottfakten zu Verheißungen umgewandelt. Jetzt bleiben sie immer in der Zukunft. Einmal wird Gott mich heilen. Ich warte auf das Heilungswunder. Ich warte auf diese Befreiung. Ich warte auf die göttliche Versorgung. Ich warte auf diesen Durchbruch. Wir warten und warten und warten, dass Gott etwas tut. Und Gott wartet und wartet und wartet, dass wir unser eigenes Herz überzeugen, zu glauben, das, was er bereits getan hat. Und da würde ich am liebsten springen und euch das ins Herz so tief hineinschreiben, damit ihr das ergreifen könnt. Natürlich gibt es Dinge, die Gott tun wird, die uns verheißen hat. Natürlich! Aber wir reden jetzt von Dingen, die wir nicht warten brauchen, weil der Himmel wartet auf uns. In dieser Nacht, wo Gott zu mir gesprochen hat über diesen mangelnehmenden Glauben im Leben seiner Kinder, der ihn so betrübt, da hat der Herr zu mir Folgendes gesagt. Reinhard, den ganzen Tag über versuchen mich meine Kinder zu überzeugen, dass ich ihnen so viele Dinge gebe. Aber den ganzen Tag über versuche ich meine Kinder zu überzeugen, dass ich ihnen bereits alles gegeben habe in Christus. Lass mich das noch einmal sagen. Den ganzen Tag über versuchen die Kinder Gottes, Gott zu überzeugen, ihnen so viele Dinge zu geben. Aber den ganzen Tag über versucht Gott uns zu überzeugen durch seinen Heiligen Geist, dass er uns in Christus bereits alle geschenkt hat. Da gibt es einen Bibelvers in 1. Korinther 2, ist er, ich weiß jetzt nicht, wo der steht genau, vielleicht Vers 11 oder 12 oder irgendwo. Auf jeden Fall, er spricht von seinem Geist, der unserem Geist die Offenbarung gibt. Und dann sagt er, denn sein Geist will uns die Dinge offenbaren, die Gott uns umsonst gegeben hat. Nicht geben wird, gegeben hat. Und wenn unser Herz ergreifen kann, zum Beispiel, ich sage euch einen Gottfakt, ganz einen einfachen. Römer 8, Vers 2 sagt, Deutsch weiß ich jetzt nicht, the spirit of life in Christ Jesus has set us free from the spirit of sin and death. Gib mir mal Römer 8, Vers 2 drauf, bitte, und dann gehen wir in die Pause. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus, hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das Wort hier Gesetz ist nicht damit gemeint wie das alttestamentliche Gesetz. Das Wort, welches hier für Gesetz steht, ist wie das Gesetz der Schwerkraft. Das funktioniert so. Es ist eine treibende Kraft, die mich runterzieht. Wenn ich hier springe, das Gesetz der Schwerkraft bringt mich nach unten. Das Gesetz der Sünde und des Todes ist die treibende Kraft des Sündes und des Todes. Schau, was hier steht. Die treibende Kraft, dieses Gesetz wie das Gesetz der Schwerkraft, die treibende Kraft des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat, nicht wird, hat dich freigemacht von der treibenden Kraft der Sünde und des Todes. Wie viele Christen haben gefastet und gebetet und zu Gott gefleht, dass er sie ähnlich frei machen wird von sündigen Verhalten, die sie nicht loswerden? Rauchen, Pornografie, Trinken, was weiß was ich alles, Zornausbrüche und so fort. Wie lange habe ich zu Gott geflehen, geschrien, gefasst und gebetet? Herr, nimm mir das doch, brich mir das doch. Und eines Tages sagte Jesus, kann ich nicht. Und ich sage, Jesus, ich will dir dienen, ich will keine Sünde in meinem Leben haben, bitte. Und er hat gesagt, kann ich nicht. Herr, warum kannst du nicht? Er hat gesagt, was ich getan habe, kann ich nicht mehr tun. Schau dir Römer 8, Vers 2. Aus diesem heraus ist ein ganzes Buch entstanden, das gibt es noch nicht auf Deutsch. Das heißt Sieg über die Sünde. Freunde, als mein Herz erkannt hat, dass es keine Macht der Sünde in meinem Leben mehr gibt, die gibt es nicht mehr, hat mich freigemacht, nicht wird. Das ist ein Gottfakt. Wenn dein Herz das glaubt, ist die Macht der Sünde zu Ende. In dem Augenblick, wo das Herz das glaubt, sündigst du nicht mehr. Drum sagt Johannes ja auch, wenn ihr sündigt, im Griechischen ist das ganz klar, solltet ihr sündigen, dann haben wir den Fürsprecher des treuen Gerechten, Jesus Christus, der uns reinigt von aller Schuld und vergibt alle Ungerechtigkeit. Für einen Christen, der den Gottfakt der Freiheit von der Sünde erkannt hat, ist das Sündigen die Ausnahme. Weißt du das? Aber Rainer, du predigst jetzt von der sündlosen, sündfreien Leben. Ich predige davon, dass es einen Gottfakt gibt, den wir nicht ergriffen haben. Ich predige davon, dass wir selbst geglaubt haben, das Blut Jesu Christi ist stark genug, unsere Sünden zu vergeben, aber den Rest unseres Lebens müssen wir uns abrackern gegen Sünde, die uns immer wieder an uns haftet. Jetzt könnten wir sagen, aber Galater 5, Vers 17 bis 22 sagt doch, wandelt im Geist und im Fleisch, Ich habe das klar erklärt in meinem Buch, ich habe jetzt nicht Zeit darüber. Das haben wir komplett missverstanden durch die Brillen des Alten Bundes. Es gibt keinen Kampf gegen die Sünde, wenn wir den Gottfakt, was am Kreuz geschehen ist, durch das vollbrachte Werk. Christen sündigen nur aus zwei Gründen. Erstens, weil sie sündigen wollen, dann kann dich kein Mensch freisetzen, davon auch nicht Gott. Zweitens, weil sie die Wahrheit im Herzen nicht erkannt haben, dass sie frei sind. Ich lebe nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Frage, sündigen Tote noch? Tote sündigen nicht. Wenn unser Herz ergreifen könnte, was dieser einzige Gottfakt bedeutet, unser Herz ist ergreifen. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mein Herz davon begonnen zu überzeugen. Biblisch ist es schon. Ich persönlich, in der Gegenwart und positiv. Ich habe jahrelang gebetet, Herr, setz mich frei davon. Herr, setz mich von dem frei. Herr, nimm mir mit. Und dann habe ich begonnen. Ich bin frei von der treibenden Kraft der Sünde und des Todes. Ich bin frei. Nach einiger Zeit war mein Herz so überzeugt davon. Ich kann mich so genau erinnern. Die Versuchung zur Sünde kam und mein Herz schrie, ich bin frei, es ist vollbracht, ich brauche nicht mehr zu sündigen. Und auf einmal war die Versuchung weg und ich dachte mir, wie ist denn das jetzt passiert? Wow, ich bin frei. Wir verbringen so viel Zeit, Leute durch Seelsorge aus der Sünde wegzubringen, anstatt Leute dahin zu bringen, im Herzen zu glauben, du bist frei von der Macht der Sünde. Das ist ein Gottfakt. Oh Freunde, wenn unsere Herzen diese Gottfakten ergreifen, wenn wir beginnen, sie über unser Leben zu deklarieren und zu bekennen, wisst ihr, was geschehen wird? Wie bei Abraham. 3 Monate musste er über sich bekennen. Nach 3 Monaten glaubte sein Herz und dann war der Isaak da. Dann war seine Frau schwanger. Und das ist die Bibel. Das sagt die Bibel in Römer 4 vom Abraham. Die Bibel spricht niemals vom Abraham im Hebräer 11 und Römer 4. Spricht vom Abraham. Abraham, der sein Herz überzeugt hatte, der glaubte gegen alle Hoffnung. Der gab nicht auf. Warum? Der war der Abraham, der sein eigenes Herz überzeugt hat durch diese göttliche Formel, die er ihm geschenkt hat. Und wenn ihr diese Gottfakten nehmt, im nächsten, letzten Session zeige ich euch die noch kurz und dann werden wir das persönlich üben und dann werden wir noch euch prophetisch dienen. Denn das wird dein Leben verändern wie nichts anderes. Wenn dein Herz es glaubt, wenn dein Herz glaubt, dann manifestiert sich sie auf dieser Erde. Aber wenn du sie in die Zukunft legst, diese Gottfakten, dann wartest du und wartest du und wartest du, dein Herz wird schwer, dein Herz wird traurig, dein Herz wird enttäuscht, dann gibst du auf zu glauben, dann wirst du müde. Und Christen auf der ganzen Welt sind genau in diesem Schlamassel. In diesem Schlamassel. Aber ich habe gute Nachricht für dich. Es ist vollbracht. Der neue Bund funktioniert. Ist eine Gemeinde, die im neuen Bund leben. Das ist eine Gemeinde, die den Sieg des vollbrachten Werkes vorantreiben wird. Ich werde nie vergessen, ich weiß nicht, wann es war, aber ich war hier. Und der Herr sagte zu mir, ich habe eine Predigt vorbereitet gehabt. Und beim Herfahren sagt der Herr, das predigst du nicht. Du predigst über es ist vollbracht. Und Gerd stand dann auf und sagte, ich war zu Hause beim Beten. Und der Herr hat gesagt, es ist vollbracht, kannst du dich erinnern? Und du hast gesagt, wenn heute Abend gesagt wird, es ist vollbracht, das ist von dir. Mein lieber Gerd, es ist vollbracht. Ich habe mir nicht vorgenommen, diese Predigt damals zu predigen. Es ist vollbracht. Diese Gemeinde ist eine Gemeinde, die im vollbrachten Sieg Jesu Christi lebt, ihn vorantreibt, ihn verkündigt und die Nationen werden den neuen Bund ergreifen durch dich und durch diese Gemeinde hier in Liechtenstein.